Die andere Hälfte der Sitze ist nach § 7 Absatz 1 des Mitbestimmungsgesetzes für Mitarbeitende reserviert. Normalerweise sind die Aufsichtsratsmitglieder, die als Vertretung der Mitarbeitenden entsandt werden, FunktionärInnen der Gewerkschaften. Diese vertreten naturgemäß die Interessen der MitarbeiterInnen gegen die Interessen des Eigentümers. Wenn zum Beispiel der Bund die Qualität verbessern möchte und deswegen darauf drängt, Arbeitsleistungen einzelner MitarbeiterInnen genauer zu erfassen, dürften das Gewerkschaftsmenschen im Aufsichtsrat kritisch sehen. Mehr Kontrolle? Mehr Stress? Niet. So verständlich so etwas aus Sicht der Beschäftigten sein mag, so sehr erschwert es das Durchregieren der Bundesregierung, die dazu immerhin politisch legitimiert ist. Vielleicht war es doch keine so gute Idee, aus einem staatlichen Unternehmen ausgerechnet eine AG zu machen. Ein konkretes Beispiel, wozu das führt. In der Corona-Zeit hatten DB-Mitarbeitende in Zügen wenig Lust, die Einhaltung der Corona-Regeln durchzusetzen. Es macht natürlich keinen Spaß, sich mit Corona-LeugnerInnen anzulegen. Im Extremfall kann es sogar gefährlich werden. Theoretisch hätten die ZugbegleiterInnen aber ebenso hart durchgreifen müssen wie bei Menschen, die ohne Ticket unterwegs sind. Das hätte das Bahnfahren insgesamt sicherer gemacht, weil schon ein einziger positiver Maskenmuffel einen ganzen Waggon infizieren konnte. Doch blieb es in den Zügen der DB-AG meist bei appellativen Durchsagen und einem erhobenen Zeigefinger. Wenn Interessen der Fahrgäste, die den Betrieb ja nun mal mit Steuergeldern und Ticketpreisen bezahlen, gegen Interessen der Mitarbeitenden stehen, haben in diesem Konstrukt die Interessen der Mitarbeitenden im Zweifel größeres Gewicht. Genau darum fordert zum Beispiel der Fahrgastverband Pro Bahn, dass auch VertreterInnen der Fahrgäste in den Aufsichtsrat der Deutschen Bahn AG gesetzt werden, auch wenn es gar nicht so einfach ist, Menschen zu finden, die diese Aufgabe übernehmen können. Einer klaren Lenkung der Bahn durch den Eigentümer steht übrigens auch die weitere Zusammensetzung dieses Aufsichtsrats entgegen. In das Kontrollgremium entsendet das Verkehrsministerium seit vielen Jahren Mitglieder des Bundestags, aus Tradition und gegen Bezahlung. Der Bundesrechnungshof kritisiert, dies könne zu Interessenkonflikten führen. Denn als Aufsichtsrat müssen sie sich für das Unternehmen Deutsche Bahn einsetzen, als Mitglieder des Bundestags müssen sie sich um das gesamte deutsche Eisenbahnsystem kümmern und dazu gehören auch Konkurrenten der Deutschen Bahn AG. Die Abgeordneten sind Spieler und Schiedsrichter in einem, kritisierte der Präsident des Bundesrechnungshofs im Spiegel. Wir lassen uns die Bahn zu wenig kosten. Und nicht immer ist das Geld gut angelegt. In Deutschland wird nicht nur pro Kopf wesentlich weniger Geld in die Bahn investiert als etwa in der Schweiz, es fließt auch nicht immer an die richtigen Stellen. Statt in Infrastruktur und Betrieb versickert viel Geld in wenig hilfreichen Megaprojekten, kritisiert etwa der Journalist Arno Luik in seiner Abrechnung mit der real existierenden DB AG Schaden in der Oberleitung. Laut Luik ist Deutschland voller unnötiger Bahntunnel und Brücken, die Milliarden verschlungen haben, obwohl Sanierungen vorhandener Bauten oder deren Ergänzung, zum Beispiel mit einem zweiten Gleisstrang, genauso viel für den Verkehr gebracht hätten, aber weitaus günstiger gewesen wären. So etwa bei der Bahnstrecke durch den Thüringer Wald oder auf der Schnellstrecke Köln-Frankfurt. Ein anderes Beispiel ist der teure neue Fernbahnhof Hamburg-Altona, der gerade gegen große Widerstände der Bevölkerung in den benachbarten Stadtteil Diebsteich verlagert wird. Die DB Netz AG argumentiert, der neue Bahnhof werde, anders als der heutige Bahnhof Hamburg-Altona, ein Durchgangsbahnhof sein. Daher könnten dort die Züge schneller abgefertigt werden. Das werde Verspätungen reduzieren und die Fahrzeiten von Regional- oder Fernzügen verkürzen. Außerdem könne der neue Bahnhof den geplanten Deutschlandtakt aufnehmen. KritikerInnen vor Ort, etwa die Bürgerinitiative Prellbock Altona, halten dagegen. Der bisherige Bahnhof habe 8 oberirdische Gleise und 4 unterirdische Gleise für die S-Bahn, zusammen also 12 Gleise. Der neue Bahnhof hingegen werde nur 6 Gleise bekommen. Vor diesem Hintergrund seien die von der DB behaupteten Effizienzgewinne Augenwischerei. Sicher ist allerdings eines, der Meganeubau in Diebsteich wird hunderte Millionen Euro verschlingen, bei umstrittenem Nutzen.